Stimme. Streich gespielt hat. Ich machte, machst es nicht. Ich hab dich hängen gelassen in einer völlig schwierigen Zeit. Ich hab dich so fertig gemacht, dass ich dachte, ich konnte nicht mit dir reden. Ich hab nach